Erster Gott fragt, ob ein Mann seine geschiedene Frau zurücknehmen würde, da dies das Land unrein machen würde. Obwohl Israel viele Liebhaber hatte, fragt Gott, ob sie nun einfach zu ihm zurückkehren können. Zweite, schau auf die Hügel und sieh, dass du überall untreu warst, während du wie ein Räuber in der Wüste auf deine Liebhaber gewartet hast. Dritter, deshalb blieb der Regen aus, aber du hast dich trotzdem nicht geschämt und bist weiterhin starrsinnig geblieben. Vierter, jetzt rufst du mich plötzlich, mein Vater, und nennst mich den Freund deiner Jugendzeit. Fünfter, du fragst dich, ob ich für immer zornig sein werde, während du gleichzeitig weiterhin böse Dinge tust. Sechster, zur Zeit des Königs Josia fragte mich der Herr, ob ich gesehen hätte, wie untreu Israel auf jedem Berg und unter jedem Baum war. Siebter, ich dachte, dass sie nach all diesen Taten zu mir zurückkehren würde, aber sie tat es nicht, was ihre Schwester Juda beobachtete. Achter, obwohl Juda sah, dass ich Israel wegen ihrer Untreue weggeschickt hatte, hatte sie keine Angst und wurde ebenfalls untreu. Neunter, durch ihr leichtsinniges Verhalten machte sie das Land unrein, weil sie Götzen aus Stein und Holz anbetete. Zehnter, trotz dieser Warnungen kehrte Juda nicht von ganzem Herzen zu mir zurück, sondern sie täuschte ihre Reue nur vor. Elfter, der Herr sagte mir dann, dass das abtrünnige Israel im Vergleich zur treulosen Schwester Juda fast unschuldig wirke. Zwölfter, geh und verkündige im Norden, dass Israel zurückkehren soll, denn ich bin gnädig und werde nicht ewig zornig sein. Dreizehnter, du musst nur deine Schuld anerkennen, weil du gegen Gott rebelliert und fremde Götter unter jedem grünen Baum angebetet hast. Vierzehnter, kehrt zurück, ihr ungehorsamen Kinder, denn ich bin euer Herr und werde euch einzeln aus euren Städten nach Zion bringen. Fünfzehnter, ich werde euch Anführer geben, die nach meinem Willen handeln und euch mit Klugheit und Verstand leiten werden. 16. Wenn ihr euch im Land vermehrt, wird niemand mehr an die Bundeslade denken oder sie vermissen, weil sie nicht mehr nötig ist. 17. In jener Zeit wird man Jerusalem den Thron des Herrn nennen, und alle Völker werden dort zusammenkommen, um Gott zu ehren. 18. Dann werden die Menschen aus Juda und Israel gemeinsam aus dem Norden in das Land zurückkehren, das ich ihren Vorfahren gab. 19. Ich wollte euch wie meine eigenen Kinder behandeln und euch das schönste Land der Welt schenken, damit ihr mich Vater nennt. 20. Aber genau wie eine Frau ihren Ehemann betrügt, so seid ihr mir untreu geworden, sagt der Herr. 21. Mann hört weinen auf den Hügeln, weil die Israeliten ihren Gott vergessen haben und falsche Wege gegangen sind. 22. Gott ruft, kehrt um, ihr ungehorsamen Kinder, damit ich euch heilen kann, und das Volk antwortet, wir kommen zu dir, denn du bist unser Gott, 23. Die Götzen auf den Hügeln sind eine Täuschung, denn wahre Rettung für Israel gibt es nur bei dem Herrn, unserem Gott. 24. Seit unserer Jugend hat der Götzendienst alles verschlungen, was unsere Väter erarbeitet hatten, sogar ihren Besitz und ihre Kinder. 25. Wir liegen in unserer Schande am Boden, weil wir und unsere Vorfahren bis heute gegen Gott gesündigt und nicht auf ihn gehört haben.